stolz geblieben. Wir haben unsere Werte nicht vergeben. Manche äußerlich nicht mehr, aber in unseren Herzen doch sehr. Wir sind alle noch stolz geblieben. Wir haben unsere Werte nicht vergeben. Manche äußerlich nicht mehr, aber in unseren Herzen doch sehr. Wir sind alle noch Skinheads. Wir sind alle noch stolz. Wir sind alle noch frei. Wir sind alle noch treu. Wir sind alle noch Skinheads. Wir sind alle noch stolz. Wir sind alle noch frei. Wir sind alle noch treu. Kopf oder Wutan haben uns extremst geformt. Die ganzen Konzis, Partys und auch mehr. Und es war klar, die Domestos musste her. Wir sind alle noch Skinheads. Wir sind alle noch stolz. Wir sind alle noch frei. Wir sind alle noch treu. Wir sind alle noch Skinheads. Wir sind alle noch stolz. Wir sind alle noch frei. Wir sind alle noch treu. Schöne Zeit, wir waren mittendrin dabei. Den ganzen Stress und die Keilerei. So wie es damals war, war es wunderschön. Wo sich keiner scherte, da gab es kein Problem. Wir sind alle noch Skinheads. Wir sind alle noch stolz. Wir sind alle noch frei. Wir sind alle noch.